So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich hier. Mein Name ist Udo Göswald, ich bin Leiter des Museums Neukölln. Wer es nicht weiß, der befindet sich gleich gegenüber. Wir sind dankbar, dass wir hier heute in den Räumen des Kulturstreits, der Kulturstiftung Britz, diese Veranstaltung abhalten können. Das Thema der Veranstaltung ist Ihnen bekannt: Gedenken ohne Gewissheit, eine Diskussion zum Gedenkort für Robert Becker. Ich möchte Ihnen zunächst mal die Teilnehmer der Runde vorstellen, aber auch gleich ankündigen, dass Sie nach unserer Diskussion selbstverständlich auch mitdiskutieren können, Fragen stellen können. Zunächst mal durch sehr herzlich Baha Ericok. Sie ist der Mitglied der Initiative für den Gedenkort Roman Bektasch und wird uns gleich darüber auch entsprechend informieren. Uli Jentsch ist vom APABITS. Das ist das antifaschistische Archiv, das, wie ich vorhin gehört habe, schon seit 25 Jahren existiert und die Vorfälle rechtsradikaler Gewalt und antifaschistische Aktivitäten in diesem Zusammenhang dokumentiert. Eine ganz wichtige Sache, ist zum Glück auch senatsgefördert und wir freuen uns, dass Sie da sind, Herr Jentsch. Herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Ibrahim Aslan. Sie sind heute mit Ihrem Bruder angereist aus Hamburg. Herzlich willkommen bei uns hier in Berlin. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir kommen gleich nochmal zu Ihrer Person, aber ich will jetzt so viel sagen. Herr Aslan ist ein Anschlagsopfer im Zusammenhang mit dem Brandanschlag auf zwei Häuser damals in Mölln. Er hat diesen Brandanschlag überlebt. Seine Schwester und seine Cousine und seine Großmutter sind Opfer des Anschlages von Mölln im Jahr 1992. Also das ist heute 25 Jahre her. Und ich begrüße auch sehr herzlich den Bruder Nanik Aslan, der heute auch aus Hamburg mitgekommen ist. Herzlich willkommen. Nanik Aslan war zum Zeitpunkt des Brandanschlages 8 Monate alt und ist damals, wenn Ihr Gedächtnis so weit reicht oder Ihre Kenntnisse der Umstände, aus dem Fenster, aus dem brennenden Haus geworfen worden und hat den Anschlag überlebt. Herzlich willkommen, Herr Bremer, Stadtrat für Bildung, Schule, Kultur und Sport. Er vertritt sein Amt und das Bezirksamt natürlich und wird uns im Zusammenhang jetzt gleich mit der Diskussion auch über den Gedenkort sicherlich die Position des Bezirks und seine eigene Position darlegen. Ich möchte nicht versäumen, Frau Zeynep Dedibalta zu begrüßen. Das ist die Künstlerin, die ein Mahnmal, eine Skulptur entworfen hat, das im Zusammenhang mit dem Gedenkort entstehen soll. Wo dieser Gedenkort ist und ähnliches, wird gleich von der Initiative vorgestellt werden von Frau Meyer. Herzlich willkommen auch Frau Meyer, Frau Torenz und der Initiative danken Sie, dass Sie das als Kooperationspartner hier mit vorbereitet haben. So, das Motto bzw. das Thema Gedenken ohne Gewissheit. Ich glaube, wenn wir einen kleinen historischen Rückblick machen auf die Anschlagsserie rechtsradikaler Gewalt mit verletzten Methoden, blicken wir auf eine relativ lange Geschichte schon zurück. Angesprochen wurden die Brandanschläge von Mölln 1992, 93 Solingen, davor die Hoyerswerda, davor die Rostock, alle Stichworte, die Ihnen vielleicht aus der Erinnerung oder aus dem Wissen bekannt sind. Ich würde Sie jetzt gerne fragen, Herr Jentsch, wir haben jetzt das Jahr 2017 und wenn Sie das Revue passieren lassen, Ihre Dokumentationsarbeit im Zusammenhang mit rechtsradikaler Gewalt, ist das ein Prozess der Eskalation oder ist es ein Prozess der, will man fast sagen, der Wiederholung oder wie würden Sie das einschätzen? Ja, vielleicht mal zu den aktuellsten Zahlen. Wir wissen ja jetzt durch eine Antwort auf eine Anfrage im Deutschen Bundestag, dass es allein im letzten Jahr fast 3.600 Anschläge gegeben hat, alleine gegen Unterkünfte und Einrichtungen für Flüchtlinge, gegen Personen, die Flüchtlinge unterstützen und gegen Organisationen, die Flüchtlinge unterstützen. Das heißt, wir bewegen uns momentan auf einem Niveau, was es so in dem Maße noch nie gegeben hat. Das heißt, das ist mit Sicherheit auf jeden Fall eine Eskalation. Das muss man ganz klar so sehen, und das ist inzwischen aber auch schon seit über 2 Jahren. Also wir sind sozusagen gerade unter Umständen an so einem Punkt, wo sich auch die Frage stellt, ob diese eskalierte Situation sozusagen sich auch irgendwann stagniert oder vielleicht auch wieder abbricht. Das ist ein bisschen spekulativ, aber die Gefahr, dass es auf diesem Niveau bleibt, glaube ich, existiert. Wenn wir uns, was ich vielleicht nochmal als Bemerkung für den Hintergrund, wir als Initiative dokumentieren und sammeln seit über 25 Jahren als einen Schwerpunkt das, was halt tatsächlich Aktivitäten der extremen Rechten sind, also unter anderem auch Nazis und ihre mörderische Gewalt. Wir haben auch schon vor dem Jahr 1990 viele Dinge dokumentiert, und wenn wir uns dann zum Beispiel mal angucken, was für den Bezirk Neukölln gilt, dann können wir halt auch ohne Probleme in den 70er Jahren schon Dinge finden, die sich nicht groß unterscheiden von Dingen, mit denen wir jetzt auch schon konfrontiert sind. Das heißt, was auf jeden Fall eine Kontinuität ist, ist ganz deutlich, es hat immer schon auch in so einem Bezirk wie Neukölln, auch schon als er Westberliner Bezirk war, nicht Gesamtberliner, Organisationsansätze gegeben. Es hat Ortsgruppengründungen der NSDAP-AU gegeben. Es hat so eine Organisation wie die Wikinguden gegeben, die vielleicht einige kennen, die als historisches Vorbild die Hitlerjugend hatte und inzwischen verboten sind, und es hat auch entsprechende Anschläge gegeben. Und das ist auch wichtig, um einfach auch nochmal deutlich zu machen, der Hintergrund dessen, worüber wir reden, wenn wir auch von den Gewalttaten reden, ist immer mindestens eine Sache, die Organisierungsgrade der Neonazis in den bestimmten Kommunen oder in Bezirken, und dann halt sehr oft kombiniert mit einer momentanen gesellschaftlichen Situation, mit einer gesellschaftlichen Stimmung. Und da ist es so, dass wir für die 2000er Jahre, um den Sprung nach heute zu machen, einfach sagen können, wir haben fast eigentlich in einer Regelmäßigkeit, die fast schon überraschend ist, alle paar Jahre sowas wie Anschlagswellen in Neukölln. Also es gab eine Anschlagswelle im Jugendviertel 2008, war, glaube ich. Es hat eine Anschlagswelle oder mehrere Anschläge gegen eine Familie und ihr Wohnhaus in 2011 in der Hufeisensiedlung beispielsweise gegeben. Wir haben jetzt wieder so eine Welle, ganz aktuell. Wir hatten auch rund um 2011 so eine Welle. Also so, wir können sehen, dass es halt organisierte Strukturen oder zumindest Täterkreise gibt, die sehr regelmäßig versuchen, so eine entweder eine gesellschaftliche Stimmung oder auch eine ganz bestimmte politische Situation dafür zu nutzen, um entweder gegen Migranten vorzugehen, was sehr häufig das Ziel war, also im Wienviertel war es der Fall, oder eben auch ansonsten gegen die sie als politische Gegner definieren. Das sind dann eben Leute, die sich antifaschistisch organisieren, das sind im Moment beispielsweise auch die Buchhandlungen, die halt versuchen, was gegen Rassismus oder gegen das Erstarken der AfD zu machen. Also wir sehen eine Kontinuität, aber wir haben einfach, wenn wir von heute sprechen, das vor einem Hintergrund einer unglaublich immensen Eskalation. Also es ist eine Menge von Anschlägen und von einer aufgeheizten und aufgeputschten Stimmung, die wir in vielen Jahrzehnten nicht in dem Maße. Wir müssen ja vielleicht an dem Punkt die Frage stellen, du hast in Sachen genannt, 3600 Delikte allein im letzten Jahr, Brandanschläge. Das heißt, wenn wir das umrechnen auf das Jahr, sind das 10 Anschläge, 10 Delikte, 10 Gewalttaten. Gewalttaten pro Tag. Also das sind ja unglaubliche Zahlen. Und wir müssen jetzt vielleicht mal auch aus Ihrer Perspektive, Sie dokumentieren die Presse, wie ist die Reaktion der Medien und welche Rolle haben die Medien in diesem Zusammenhang? Ui, naja, das ist eine sehr globale Frage. Ich glaube, das Problem mit der Presse oder mit der Öffentlichkeit ist halt ein sehr zweischneidiges. Das eine ist, dass wir, also auch wir zum Beispiel als eine Initiative, und wir wissen das ja auch von anderen, die auch versuchen, beispielsweise über rechte Aktivitäten aufzuklären oder über Rassismus, dass natürlich Medien eben die Öffentlichkeit herstellen. Also deswegen ist ein Zugang zu den Medien für viele sehr, sehr zentral und wichtig. Das Problem ist halt sehr oft, dass Medien aber nur in den wenigsten Fällen, sagen wir mal, Informationen oder auch Nachrichten transportieren, die über sozusagen den engeren Nachrichtenwert hinausgehen und nicht was, also sozusagen beispielsweise, was immer ein großes Problem ist, sehr wenig beispielsweise transportieren, was für die Opfer gemiert wird. Also es ist halt sehr oft dann eben eine Darstellung, die sehr, naja, sagen wir mal, dem gängigen Auffassung über das, was das Problem mit Rechten ist, entspricht. Das heißt, es wird auf ein Gewaltproblem reduziert, das wird auf ein Jugendproblem reduziert, was es definitiv nicht ist und nie war. Das wird reduziert vielleicht auf eine politische Auseinandersetzung zwischen links und rechts, was vor allen Dingen oder auch leider auch aus konservativer Ecke dann so betrieben wird. Über die AfD möchte ich da gar nicht erst reden. Und da sind natürlich die Medien auch für uns in der Verantwortung. Also wir lösen das darüber, dass wir versuchen, möglichst gute Kontakte zu den Medien zu pflegen. Das ist aber natürlich, steht nicht im Offen. Also deswegen ist die Rolle der Medien zweischneidig. Sie können sehr viel bewegen. Sie können eben natürlich auch sehr deutlich machen, dass eine Gesellschaft das nicht billigt oder auch dagegen steht. Aber in vielen Punkten bieten sie sozusagen auch nur das, was man kennt oder was sie halt wissen aus der Polizeiermittlung oder was die Behörden sagen und versuchen nicht sozusagen nochmal ein Gegenbild zu nehmen, was ist mit den Opfern passiert, was ist mit den Menschen passiert oder gibt es vielleicht auch eine Erzählung, die nicht so ist wie das, was die Behörden sagen. Das ist dann bedauerlich und da gibt es eben Medien, die sind da gut oder nicht. Ich würde gerne nochmal an dieser Stelle zurückkommen auf den ESU-Komplex. Vor knapp 5 Jahren ist da die Selbstenttarnung der Gruppe vonstatten gegangen. Seitdem, ich glaube jetzt seit 3 Jahren läuft der Prozess, wenn ich das richtig im Blick habe. Und wir haben es ja da mit Vorgängen zu tun, die uns ja alle gewaltig geschockt haben. Und zwar im Zusammenhang mit den Ermittlungen, die vorgefallen sind. Sie haben die Opfer angesprochen, auch die Angehörigen. Und wir haben ja als eindeutiges Ergebnis der diversen Untersuchungsausschüsse festgestellt, dass sehr vorurteilsgeladen gegenüber den Angehörigen ermittelt worden ist und die Angehörigen ja häufig in eine sehr schlechte oder gar nicht Situation gebracht worden sind. Das heißt, es sind Unterstellungen gemacht worden an die Familie, die man geradezu als strukturell rassistisch bezeichnen könnte. Und es sind sehr oft eben Vermutungen angestellt worden, die pauschalisieren und die nicht zumindest das Ergebnis offen beurteilen und in alle Richtungen die Ermittlungen orientieren. Wie würden Sie jetzt nach diesem Prozess und auch die Auseinandersetzung damit eigentlich das beurteilen? Wird man in Bezug auf die rechtsradikale Gewalt und auch die Problematik, da ist man da in den Behörden, bei der Polizei, ist man dort aufmerksamer, ist man dort gewillter, auch sozusagen ein breites Spektrum an möglichen Ermittlungsergebnissen zu berücksichtigen? Naja, da muss man bedauerlicherweise sehr differenziert versuchen, darauf zu antworten, wo ich nicht weiß, ob das hier der Ort ist. Das Problem ist halt, wir müssten uns da verschiedene Polizeien auch angucken. Also wenn wir zum Beispiel ein LKA in einem Bundesland wie Berlin nehmen, dann gibt es da andere Probleme als in Sachsen. Um das mal so ganz flach mal zu machen. Bleiben wir doch mal in Berlin. Naja, das Problem in Berlin ist tatsächlich, Berlin hat zumindest nach außen hin sehr, sehr deutlich, versucht sehr deutlich zu machen, dass sie aus den Empfehlungen, die ja ausgesprochen worden sind vom ersten Bundestagsuntersuchungsausschuss. Da sind Empfehlungen erarbeitet worden, die sich unter anderem an die Polizei und an die Polizeien richtet, aber auch an den Geheimdienst und andere staatliche Stellen. Und die sehen halt unserer Meinung nach völlig unzureichend vor, zumindest eine Sensibilisierung in der Frage, was mögliche rassistische Hintergründe einer Tat sind, gehen aber unserer Meinung nach nicht den institutionellen Rassismus innerhalb der Behörden an. Der unserer, also man sieht das eben tatsächlich in den Auseinandersetzungen, in den Ermittlungen bei den gegen in den Fällen um die Mordopfer des NSU, dass es eben tatsächlich ein struktureller und institutioneller Rassismus ist und der daraus resultiert, dass die ermittelnden Behörden und die Behörde zumindest in manchen Teilen tatsächlich bestimmte Vorurteile bis hin halt auch zu klaren Rassismen teilt, die dann gipfeln in solchen Ideen, dass halt bestimmte Mordtaten halt nicht von deutschen Staatsbürgern durchgeführt werden könnten, weil das angeblich nicht zu unserem Kulturkreis gehören würde, wie das im NSU-Komplex halt vorgekommen ist. Und die Berliner waren von diesem Komplex relativ unbelastet. Das liegt einfach daran, dass sie in dieser ganzen Ermittlungsarbeit nicht drin gesteckt haben. Und zumindest in Berlin hat man sich nach außen hin sehr viel Mühe gegeben, deutlich zu machen, dass man das versucht hat umzusetzen. Aber ich denke, die Ermittlungsmethoden, von denen man erfährt, und das ist halt ein großes Problem, man erfährt halt eben auch von vielen Dingen nicht, kann man an vielen Punkten natürlich auch, muss man auch viele Fragen stellen. In diesem Fall ist es immer wieder nötig gewesen und es sind viele Fragen unbeantwortet, definitiv. Und es gibt auch andere Fälle, wie in dem Fall, also den Mord an Kolland, unserer Meinung nach, wo man dann auch das Problem hat, es gibt sozusagen keine wirkliche Instanz, außer dann irgendwann die Gerichtsverhandlung, wo die Frage von, wie hat die Polizei ermittelt, wirklich zum Thema werden könnte. Und das ist ein großes Problem, darüber Öffentlichkeit herzustellen, ist ein großes Problem. Und die Behörde an sich lässt nicht zu, dass man in ihre Ermittlungsmethoden reinguckt. Da kann man zwar versuchen reinzugucken, aber das ist extrem schwierig. Also wir sind da sehr skeptisch, was die wirklichen Änderungen angeht. Ich glaube, die Polizei ist anfällig für diese Art und Weise vorzugehen und zu ermitteln. Und deswegen braucht es dringend Kontrolle, unserer Meinung nach, die über das hinausgeht, was Initiativen zum Beispiel von außerhalb machen. Wir kommen da sicherlich noch im Zusammenhang mit dem Mord an Donat Oberkbeck da schon mal drauf zurück. Ich wollte Sie jetzt gerne noch mal fragen, Herr Hasler, als Opfer, als Betroffener, Sie haben in Mölln die Reaktionen danach erlebt, der Kommunen. Und meine Frage lautet, wie und in welcher Form wird an die Anschlagsopfer in Mölln? Ja, wir haben das ziemlich früh, hat die Stadt Mölln damit angefangen, eine Gedenkveranstaltung in Mölln zu inszenieren. Ich sage jetzt bewusst inszenieren, weil die Familie und die Betroffenen waren in dieser Gedenkveranstaltung nie einbezogen. Also die haben nicht mal uns eine Frage gestellt, ob wir überhaupt eine Gedenkveranstaltung möchten oder eine Gedenkveranstaltung mitorganisieren wollen. Die haben das einfach gemacht und haben eine eigene Gedenkveranstaltung rausgenommen. Das hat sich so 10 Jahre hingezogen, dass es in Mölln eine Gedenkveranstaltung stattgefunden hat. Eine inszenierte Gedenkveranstaltung übrigens. Und unsere Forderungen. Nein, 10 Jahre lang haben wir eine Gedenkveranstaltung gemacht. Okay. Die Gedenkveranstaltung ist ziemlich früh nach dem Brandanschlag ins Leben gerufen worden. In dieser Gedenkveranstaltung waren wir leider nie involviert und nach 10 Jahren haben wir dann mal die Frage gestellt, ob es einen Organisationsort gibt für diese Gedenkveranstaltung. Und der Bürgermeister von Mölln hat gesagt, ja, wir machen jedes Jahr im August einen Stammtisch mit 15 Leuten und organisieren das Ganze mit dem türkischen Konsulat und alles. Und ich habe dann gesagt, ich würde gerne mal da teilnehmen und mir das mal angucken, weil wir die Hauptzeugen des Geschehenen sind. Deswegen würden wir uns das mal gerne anschauen. Und als ich dann da war, war das so ein runder Tisch mit 15 Leuten der Stadt Mölln, alles Vertreter der Stadt und auch der evangelischen Kirche, der katholischen Kirche, der Baptistenkirche, aber auch die türkische Imams waren da, also von der Moschee und der türkische Konsul. Und vor der Familie war ich alleine da an dem Tisch. Und dann Wir haben dann diese Organisation gemacht, die ist dann dieses Jahr wieder stattfindet, immer das Gleiche. Wer redet zuerst, wer redet zuletzt? Meistens waren wir die als Familie, die zuletzt geredet haben. Die am Anfang geredet haben, waren die Politiker und auch der Konsul. Und ich habe dann einfach gesagt, wo sind dann unsere Forderungen? Wir haben jedes Jahr Forderungen, dass wir drei Straßen umbenannt haben wollen nach dem Mordopfern. Es sind in Mölln drei Menschen gestorben. Meine Schwester, meine Cousine und meine Oma. Warum werden in Mölln keine Straßen nach diesen Menschen umbenannt? Das möchten wir als Familie, das möchten wir als Betroffene. Und die haben gesagt, ja, diese Forderungen sind nicht akzeptabel, weil die nicht umgesetzt werden können, weil es unmöglich sei, eine Straße umzubenennen in Mölln. Man könnte eine Neubenennung machen in einem anderen Ortschaft, was in Mölln noch nicht angebaut ist, aber eine Straßenumbenennung sei unmöglich. Wir haben dann immer wieder gesagt, es gibt sehr viele Beispiele in ganz Deutschland, dass man, wo man Straßen umbenennen kann. Warum soll das in Mölln nicht stattfinden? Und also wir haben da auf geschlossene Türen gehauen und ist halt nichts passiert. Irgendwann habe ich dann gesagt, wenn dieser Tisch so sein soll, dass wir als Betroffene nicht entscheiden können über unsere eigene Gedenkveranstaltung, dann werden wir an diesem Tisch nicht sitzen. Und Priester von der Baptisterkirche, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, wenn ich Priester sage oder Pastor, hat gesagt, wir können an diesem Tisch demokratisch abstimmen, wer die Herrschaft über das Gedenken hat. An einem Tisch, wo 15 Mitglieder der Stadt Mölln sitzen und ich alleine soll eine Demokratie herrschen. Also natürlich sehe ich diese Demokratie nicht ein, weil wenn wir als Familie hierher kommen, sind wir in der Überzahl, dann hätten wir die Demokratie auf unserer Seite. Aber das ist für mich kein demokratischer Tisch. Das ist ein inszenierter Tisch und wir werden unsere Gedenkveranstaltung ab heute alleine machen. Die haben das wahrscheinlich nicht ernst genommen, weil ja ein stinknormaler Bürger das wahrscheinlich nicht schafft, irgendetwas ins Wege zu leiten. Aber seit 5 Jahren machen wir unsere eigene Gedenkveranstaltung in Mölln. Unsere Gedenkveranstaltung ist bewusst mehr besetzt, also mehr Besucher haben wir als die Stadt Mölln selber bei ihrer Gedenkveranstaltung. Und Sie werden es nicht glauben, die werden immer noch damit, die machen immer noch daraus, dass es eine offizielle Gedenkveranstaltung der Stadt Mölln ist. Und unsere ist wahrscheinlich inoffiziell, was die Betroffenen organisieren. Jedes Jahr haben wir ein göttliches Bild in Mölln, dass der Bürgermeister von Mölln den Kranz niederlegt vor dem Haus. Und wir Betroffene, also wir die Hauptzeugen des Geschehenen, übrigens wir sind keine Statisten, wir sind die Hauptzeugen des Geschehenen, weil wir das am lebendigen Leib erlebt haben, was damals passiert ist, laden den Bürgermeister zu unserer Gedenkveranstaltung ein und der Bürgermeister ladet uns zu seiner Gedenkveranstaltung ein. Das könnt ihr euch jedes Jahr angucken, das ist am 23. November in Mölln. Damit will ich eins sagen, also man darf den Betroffenen nicht etwas wegnehmen, was denen schon gehört. Vor allen Dingen ist das respektlos, wenn man Betroffenen etwas wegnehmen, was denen gehört. Wir haben Forderungen, ja, die sind wahrscheinlich nicht immer schnell umsetzbar, aber unsere Forderungen müssen definitiv ernst genommen werden und unsere Forderungen müssen akzeptabel sein, weil was wir uns als Ziel gesetzt haben, warum wir in Deutschland geblieben sind, ist der Vertrauen nicht an den deutschen Staat gewesen, sondern an die solidarischen Menschen hier. An die deutschen solidarischen Menschen, die hinter uns sind, die mit uns sind und die bei uns sind. Die sagen, es gibt nicht nur schlechte Deutsche, die Häuser anzünden, die Flüchtlingsheime anzünden, die andere Menschen in Gewissheit haben, sondern es gibt auch Deutsche, die euch unterstützen in euren Gedenkveranstaltungen, es gibt auch Deutsche, die mit euch laufen in Demonstrationen gegen Rassismus. Und das hat uns dazu gebracht, hier zu bleiben, hier in Deutschland. Dann sollten auch unsere Forderungen akzeptabel sein. Vor allen Dingen, ich rede immer hier, ich bin selber Deutscher, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Deswegen bin ich in Türkei eher ein Ausländer als in Deutschland. Deswegen würde ich gerne in dem Land, wo ich lebe, was mein Land ist, auch meine Forderungen durchsetzen wollen. Und nicht in einem Land, wo ich Fremder bin. Sie haben jetzt die Umstände ein wenig beschrieben. Ja, ein wenig, genau. Da gab es auch ganz viel Schlimmeres, aber das ist... Ich glaube, ganz klar, zwei verschiedene Gedenkveranstaltungen, quasi parallel, nicht abgestimmt. Ich frage Sie jetzt mal, weil Sie ja auch vernetzt sind mit anderen Initiativen und Stichwort jetzt die Mölner Rede. Sie haben ja eine Institution begründet, das auch außerhalb von Mölln, ich glaube im letzten Jahr war sie in Köln, ist das richtig? In der Kolbstraße? Ja, die Mölner Rede wurde 2007 ins Leben, also ins Leben gerufen. Ins Leben gerufen von der Stadt Mölln übrigens. Die Stadt Mölln hat gesagt, wir müssen etwas in eine Reaktion setzen gegen Rassismus und das soll die Mölner Rede sein. Ja. Wir haben dann gesagt, okay, wir als Familie würden gerne die Redner und Rednerinnen für die Mölner Rede stellen. Das ist auch sehr gut gegangen bis 2012. Das war der 20. Jahrestag von Mölln. Da haben wir Frau Beate Klaasfeld eingeladen für die Mölner Rede. Beate Klaasfeld kennen ja viele als Nazi-Jägerin in Deutschland. Beate Klaasfeld hat eine sehr schöne... Bundespräsidentenkandidatin. Genau, wurde aufgestellt von den Linken. Ist leider nicht Bundespräsidentin geworden. Auf jeden Fall hat Frau Beate Klaasfeld eine sehr schöne Rede gehalten. In ihrer Rede hat sie natürlich sehr oft Mölln mit Köln verwechselt. Ich weiß nicht, ob sie das bewusst gemacht hat. Wahrscheinlich wollte sie damit sagen, dass es auch in Köln passieren könnte, aber in Mölln passiert ist. Wir wissen es nicht, aber das haben sie als respektlos empfunden. Also die Politiker dort haben das respektlos empfunden. Und dann hat die Stadt Mölln gesagt, die Mölner Rede wird in der Form in Mölln nie wieder stattfinden. Und seitdem ist die Mölner Rede im Exil. Die Mölner Rede ist im Exil, die wird von uns veranstaltet, die Mölner Rede wird von uns organisiert und ist hier jedes Jahr in einer anderen Stadt. Im Hintergrund, dass andere Städte einfach sagen, wir sind solidarisch mit der Familie, wir sind solidarisch mit den Betroffenen und nicht mit einer Inszenierung. Deswegen ist die Mölner Rede noch im Exil. Ihre Frage von vorhin, wird die Mölner Rede irgendwann in Mölln sein? Werden unsere Forderungen erfüllt werden? Werden die Betroffenen ihre eigene Gedenkveranstaltung organisieren und gestalten können? Wenn wir die Hauptzeugen des Geschehenen in Mölln werden, dann wird die Mölner Rede wahrscheinlich auch mal wieder in Mölln sein. Ja. Sind Sie dann im Gespräch mit der Kommune weiterhin? Oder haben Sie da im Moment eher die Hoffnung aufgegeben, dass Sie da die Mölner Rede wieder nach Mölln bringen können? Also wir sind ja jedes Jahr in Mölln. Ja. Und jedes Jahr machen wir ja unsere inoffizielle Gedenkveranstaltung in Mölln. Und jedes Jahr ist es so komisch, aber wahr, dass die Mölner, also Mölln ist eine kleine Stadt, weiß nicht, ob einige hier Mölln kennen, also ganz klein, 100.000 Einwohner. Und jeder kennt sich da und wenn wir als Familie in Mölln sind, dann sind wir ja sozusagen die Schandflecken von Mölln, weil wir immer wieder Mölln mit dem Brandanschlag erinnern. Mölln möchte nicht nur den Brandanschlag erinnert werden, Mölln möchte die Till-Eulenspiegel-Stadt sein. Und deswegen gibt es da immer Streitigkeiten. Die sagen dann, ja, ihr macht das immer, ihr macht das zu aggressiv, ihr holt die Linken, ihr holt die Antifa, die sind vermummt und ihr seid gefährlich und bla und bla. Ne? Und wir wollen denen natürlich erklären, dass diese Menschen, die zu unserer Gedenkveranstaltung kommen, solidarische Menschen sind. Die kommen aus reinem Herzen dazu und nicht, weil da Kameras sind, sondern weil sie mit uns sein wollen, mit der Familie. Aber die stoßen immer wieder gegen eine Wand und immer wieder streiten wir uns mit den Möllnern, die sich wahrscheinlich selbst mittlerweile als Betroffene sehen, weil wir da Mölln einen schlechten Bild drücken, mit der Realität übrigens. Gut, wir können jetzt im Detail, glaube ich, nicht mehr so weit eingehen. Wir können uns mal jetzt ein Beispiel nehmen und dann beziehen auch den Gedenkort für den geplanten Gedenkort für Burak Bektaş. Aber vielleicht noch eine Frage an Sie. Sie sind ja auch jetzt mit anderen Initiativen im Bundesgebiet, die an Opfer von rechter Gewalt erinnern. Ich glaube, Sie haben vorhin im Gespräch in Köln die Kolbstraße erwähnt, dass dort auch ein Gedenkort geplant ist. Es würde mich interessieren, vielleicht auch die Zuhörer, was da geplant ist. Und haben Sie den Eindruck, dass es in Köln anders läuft als in Mölln, um jetzt Köln und Mölln einfach mal nebeneinander zu stellen? Köln, also ich verwechsel die nicht so schnell. Ja, also ich sag mal so, wir sind nicht nur vernetzt mit Initiativen, sondern wir sind auch sehr vernetzt mit allen Betroffenen in Deutschland. Und wir versuchen uns auch zu vernetzen mit allen Betroffenen in Deutschland. Weil ich bin der Meinung, auch meine Initiative sozusagen, also der Freundeskreis, wir sind der Meinung, wenn Betroffene sich untereinander austauschen, wenn Betroffene sich untereinander beraten, ist es viel effektiver als eine Beratungsstelle zum Beispiel. Weil wir sind die Experten von Rassismus, wir sind die Betroffenen, wir sind betroffen von Rassismus und wir sind diejenigen, die seit Jahren gegen institutionellen Rassismus kämpfen und auch gegen Rassismus kämpfen. Deswegen können wir uns untereinander nur beraten und es ist auch sehr gut gelungen. Es sind ganz viele Betroffene, die durch auch unseren Appell, aber ich auch deren Appell, dazu beigetragen haben, aus der passiven Rolle in die aktive Rolle zu hüpfen, indem wir unsere Perspektive erzählen. Es ist ganz wichtig, nochmal zu erwähnen, dass unsere größte Sehnsucht ist, unsere Geschichten zu erzählen, damit eure Solidarität zu bekommen. Das ist ein Phänomen, was auch bei Holocaust-Überlebenden aufgetreten ist. Wenn wir nicht über unsere Erlebnisse erzählen, dann schlucken wir das in uns rein und wir bekommen irgendwelche Symptome. Deswegen huste ich immer so komisch. Ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung. Und das haben viele Betroffene. Viele Betroffene auch vom NSU haben das. Und wenn sie nicht über ihre Erlebnisse und die Geschehnisse erzählen, dann werden sie ihre Symptome nicht los. Und deswegen versuchen wir untereinander uns zu beraten. Und daher gibt es diese Initiativen. Und was in Köln geplant ist, in Köln ist dieses Jahr auch im Mai ein Tribunal geplant. Ein großes Tribunal. Da wird eine inszenierte Anklage stattfinden. Und die Betroffenen sind daran beteiligt. Also, was in Deutschland eigentlich man von den Gerichten erwartet, so, dass man auch die Hintermänner der Hintermänner mal anklagt, was da geschehen ist, Sie haben es eben gerade so schön erwähnt, auch Sie auch, dass die Polizei auch mal erwähnt werden muss, dass sie diese Opfer-Täter-Umkehr immer machen. Und es ist leider nicht nur in Berlin so, sondern in ganz Deutschland, in der ganzen Bundesrepublik Deutschland ist die gleiche systematische Arbeitsweise der Polizei, dass sie die Opfer und Täter abstempeln oder auch etwas unterstellen, was gar nicht der Realität entspricht. Das haben sie übrigens auch bei uns versucht, haben sie aber nicht geschafft, weil die Täter, wir hatten Glück im Unglück, dass die Täter sich in der Nacht noch ergeben haben. Hätten sie sich nicht ergeben, wären wir wahrscheinlich erstmal ganz lange die Täter, hätten man uns mit Dönermorden oder sowas noch erwähnt. Aber wir hatten halt Glück im Unglück, dass die Täter sich ergeben haben. Trotz allem hat die Bevölkerung, die Gesellschaft gesagt, dass mein Vater Zuhälter ist und dass das deswegen passiert ist. Also dieses typische Täter-Opfer-Umkehr gibt es bei allen. Und nicht nur in Berlin oder in Köln, sondern in der ganzen Bundesrepublik Deutschland. Ich will mal ganz grob sagen, auch in der ganzen Welt. Und das können wir nur verändern, indem wir uns die Opferperspektive anschauen. Und nicht immer die Täterperspektive. Ich bin auch in Schulen und mache diese Veranstaltungen in Schulen und versuche die Schüler und Schülerinnen einmal zu informieren, dass es Betroffene auch gibt in Deutschland, nicht nur Täter. Und die Schüler sind immer schockiert und sagen, wir haben uns immer mit den Tätern bis jetzt befasst. Und wenn ich dann die Frage stelle, kennt jemand Enver Şimşek, kennt jemand Mehmet Kubaşi, kennt jemand Süleyman Taşköprü, kennt jemand Burak Bektaş? Kein Finger von den Schülern geht hoch, aber wenn ich frage, kennt jemand Beate Çepe, dann kennen alle Schüler Beate Çepe. Das hängt damit zusammen, weil diese Menschen immer in der Öffentlichkeit sind, immer im Vordergrund sind und die Betroffenen im Hintergrund. Deswegen mein Appell nochmal, Opfer und Überlebende sind keine Statisten, sie sind die Hauptzeugen des Geschehens. Sie müssen in den Vordergrund. Erinnerungskultur, wichtiges Thema. Wir machen ja diese Veranstaltung hier als Museum in Köln. Das sind vielleicht nochmal eine Frage. Fragen Sie, Herr Jentsch, als Archiv, als Dokumentationsstelle. Wer kann und soll diese Erzählungen, diese Berichte, diese mündlichen Berichte, Zeitzeugenberichte, die Begriffe, stammen ja aus der Holocaust-Forschung, die Zeitzeugenberichte sammeln? Wo müsste das nach Ihrer Meinung geschehen? Das ist ja auch eine Frage an die Kommunen, an welchem Ort soll das auch dokumentiert werden? Herr Jentsch? Ist das ein Museum, ist das ein Archiv, muss das überregional, muss das lokal, soll das Deutsche Historische Museum, wer ist der Ansprechpartner eigentlich für diese Art von Dokumentation? Also ich glaube, da gibt es keine eine Antwort drauf. Also, wenn man sich zum Beispiel jetzt anguckt, was mit dem Gedenken an die NSU-Opfer passiert oder was auch sozusagen oft auch rückwirkend mit anderen Opfern rechter Gewalt aus den Jahren seit 1990, also wie gedacht wird, ist es halt sehr lokal unglaublich unterschiedlich. Und es gibt Orte, wo beispielsweise auch gar keine Überlebenden in dem Sinne überhaupt beteiligt sind an Gedenken. Es gibt Orte, an denen noch nie gedacht wurde. Es gibt in Brandenburg beispielsweise Orte, wo beispielsweise in Ruben ist auch ein Gedenkstein für Farid Gwenwul geschaffen worden, schon vor vielen Jahren. Ich glaube, es ist inzwischen über ein Dutzend Mal, dass der Stein geschädigt, geschändet, geklaut oder sonst was wurde. Also viele davon sind im öffentlichen Raum, wo gedacht wird. Aber es gibt auch einen ganz in der überwiegenden Zahl der Orte, wo solche Taten passiert sind, gibt es kein was da passiert ist. Also auch bei den NSU-Mordopfern beispielsweise ist es teilweise so, Und das ist, glaube ich, tatsächlich, das liegt sehr stark dann an der kommunalen Situation. Also das haben wir auch immer wieder erlebt. Also wenn das gegen sehr viel Widerstand durchgesetzt werden musste, dann war das immer ein sehr umkämpfter Ort, ganz klar. Aber es gibt gute und schlechte Beispiele. Von daher denke ich nicht, es gibt einen Ort oder einen Platz. Ich halte das Gedenken im öffentlichen Raum für extrem gut. Eigentlich, weil die Konfrontation darüber halt auch sozusagen leichter mehr hergestellt werden kann und man den Platz markiert und einfach deutlich macht, hier ist was passiert und die Menschen, die dort leben oder dort vorbeikommen, darauf aufmerksam machen kann. Ich glaube, fürs Museum ist es noch nicht lange genug her. Gut, das können wir diskutieren, da können ja auch unterschiedliche Meinungen zu sein. Nicht umsonst machen wir diese Veranstaltung mit. Also das ist auch wichtig, in der Gegenwart sozusagen diesen Erinnerungsprozess mit zu begleiten. Und ich würde Sie gerne noch mal fragen, Herr Hassler, nur als ein Beispiel, damit wir das in den zweiten Teil der Debatte übernehmen können. Köln, der Kreuzstraße, was ist da geplant? Demnächst als Gedenkort. Sie haben das vorhin kurz skizziert im Vorgespräch. Also da wollen Sie in Köln, wo ihr diese Nagelbombe in der Kolbstraße in die Luft gejagt. Und das war vor einem Friseursalon, haben Sie ein Fahrrad abgestellt, das NSU-Trio. Und das Fahrrad ist da explodiert. Und ganz viele Menschen sind schwer verletzt worden in der Kolbstraße. Und die möchten jetzt in Köln einen Gedenkort schaffen, das in der Parallelstraße zu der Kolbstraße ist, das ist die Schanzenstraße. Ich will jetzt auch nicht lügen, ob das jetzt genau da ist, aber da werden mehrere Gedenksteine installiert und an diesen Gedenksteinen werden sozusagen, wie nennt man das, also es wird eine Applikation geben auf Smartphones und dann können auch Jugendliche zu diesem Gedenkort fahren und dann diese Applikation aufrufen und sich jeweils die Geschichte zu den jeweiligen Steinen nochmal aufrufen. An den Steinen werden die Geschichten der Betroffenen sein und Erzählungen der Betroffenen und das können Sie durch die Applikation dann sehen. Und es wird auch so eine Überlegung sein, dass man das immer aktualisiert, also wenn mal ein Betroffener anderer aus einem anderen Stadt eingeladen wird, zum Beispiel die Familie von Mehmet Kubaschi oder die Familie von Süleyman Taschköprü, auch diese Geschichte fest installiert in diesen Gedenkort, dass man sich an dem Tag mit der Applikation aufrufen kann und sich das auch angucken kann. Also ein ganz schöner Gedenkort wird das wahrscheinlich werden. Ja, vielen Dank. Wir nehmen das mal als Überleitung für das Hauptthema des heutigen Abends zum Gedenkort für Oma Bektas. Und ich würde gerne Frau Meyer bitten, gebe auch das Mikrofon gleich mit, um eine kurze Präsentation zu geben. Ich stelle heute den Gedenkort für Burak Bektas vor, der hier in der Nähe des Museums in Neukölln entstehen soll. Deshalb, weil er hier in Neukölln ist, arbeiten wir auch mit dem Museum in Neukölln zusammen und sind heute Abend hier, um das Konzept zu präsentieren. Zuerst einmal möchte ich sagen, dass wir nicht nur eine Initiative für den Gedenkort sind, sondern eine Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektas. Der Mord an Burak Bektas. Technik hat sich umgehangen. Also am 5. April 2012 wurde Burak Bektas hier in Neukölln von einem Unbekannten ermordet, gegenüber des Krankenhauses Neukölln. Zwei seiner Freunde wurden bei dem Anschlag schwer verletzt. Nach Zeugenaussagen war der Täter ein etwas älterer weißer Mann mit Kapuze. Die Tat ging wortlos vonstatten. Der Täter hielt sich noch kurz am Tatort auf und verließ dann langsam diesen Ort zu Fuß. Die Tat ist bis heute nicht aufgeklärt. Kurz nach der Tat bildete sich eine Gruppe von Leuten als Initiative und unterstützt die Familie seitdem im Kampf für Aufklärung. Funktioniert nicht. Tut mir leid. Und das ist vor allem. Wir laden nochmal ganz kurz. So, also tut mir leid, technische Falle, muss ein Laptop auch ausgetauscht werden, wenn ich das richtig sehe. Ich versuche mal das Ganze nochmal. aber wir könnten einige Themen vielleicht jetzt einfach doch nochmal kurz vorziehen. Es geht um das Gedenken, es geht um das Erinnern, es geht auch um die Frage, wie und in welcher Form wir das organisieren können, auf kommunaler Ebene. Und dazu wollte Frau Gierichter jetzt direkt auch noch was sagen. Bitte. Also ich wollte eigentlich erstmal darauf eingehen, auch wie beim Aslan, weil eben auch Köln und Mölln jetzt Thema waren. Ich denke, das ist wichtig, also das an der Stelle jetzt auch zu sagen. Das ist jetzt dieses Jahr der 25. Jahrestag seit dem Brandanschlag in Mölln und dem Tod von beide Aslan, Yeliz Aslan und Aysh Yilmaz. Und wir haben die Ehre, als Borak-Initiative dieses Jahr eben zum 25. Jahrestag das hier in Berlin auszurichten. Und es ist so, dass es am 18.11. sein und innerhalb von 2 Tagen Abstand ist auch Silvio Meyer ermordet worden, auch vor 25 Jahren. Und wir werden versuchen, 2 Tage davor. 21. Und genau, wir werden das eben auch verbinden. Es gibt eben natürlich rassistische Morde und rassistisch motivierte und eben aber auch Kinder. Und ja. Okay, also ein ganz wichtiger Hinweis: Diese Veranstaltung, praktisch die Mölln-Rede, wird in diesem Jahr in nicht in Köln, aber in Berlin stattfinden. Die heißt aber Mölner Rede im Exil, nicht Mölner. Okay, alles klar. Mölner Rede im Exil. So. Ganz wichtig. Jetzt die Frage an die Technik. Das Bild steht. Ja. Und bitte, läuft es jetzt? Kann es laufen? Es läuft. Ja? Ja. Und das nächste Bild auch, damit wir das kontrollieren. Wunderbar. Bitte schön, Frau Meier, Sie sind dran. Das haben wir doch gut gelöst. Ja, super. Also die Initiative hat sich 2012 gegründet. Sie begleitet die Ermittlungsarbeit in der Polizei kritisch und versucht, den Mordfall im öffentlichen Bewusstsein zu halten. Von Anfang an, hier sehen wir den Tatort, an dem 2012 Burak Bektaş ermordet wurde. Rechts im Bild an der Budor Straße. Dort sehen wir auch, dass er als Tatort organisiert ist im öffentlichen Raum. Man sieht einen Schriftzug Burak mit Steinen gelegt, ein kleines Schild und einzelne Dinge, die am Baum hängen. Das heißt, er ist auch schon ein Gedenkort, an dem wir auch von Anfang an regelmäßig Mahnwachen durchführen, an denen zum Geburtstag an Burak gedacht wird, der auch Startpunkt für Demonstrationen am Todestag ist. Es ist die Idee, weil dieser Ort, der direkt an der vielbefahrenen Straße liegt, wenig Platz bietet, einen neuen, größeren Ort zu schaffen, gemeinsam mit den Angehörigen. Diese Idee für den Gedenkort geht auf die Angehörigen zurück. Buraks Mutter Melek Bektaş hatte schon lange den Wunsch nach einem sichtbaren Gedenkort in Neukölln. Die Initiative unterstützt die Familie, diesen Wunsch umzusetzen, und möchte das gemeinsam mit den Angehörigen realisieren. Ganz wichtig ist dabei, dieses Gedenken selbst in die Hand zu nehmen, politisch und gestalterisch unabhängig zu sein und selbst die Geschichte zu erzählen. Und ganz wichtig ist, dass es uns nicht nur um Erinnerung geht, sondern diese Forderung nach Erinnerung auch mit Aufklärung verbunden wird. Was sind die Ziele dieses Gedenkortes? Wir wollen einerseits einen Ort schaffen für individuelle Erinnerungen, für Trauern und einen Ort der öffentlichen Begegnung, für Angehörige, Freunde, Nachbarschaft. Der Ort soll aber auch daran erinnern, dass die Tat bis heute nicht aufgeklärt ist. Damit verweist es auch auf viele andere unaufgeklärte Morde an Migrantinnen und auch an den Rassismus, den sie in der Gesellschaft und ihren Institutionen erleben. Die Auseinandersetzung mit dieser Geschichte wollen wir auch längerfristig institutionalisieren. Das heißt, wir wollen das als Lernort in Neukölln etablieren und hier im Stadtteil verankern. Die Frage nochmal, wo ist genau der Tatort, wo ist der Gedenkort? Hier sieht man Auf dem Kartenausschnitt die Rudorer Straße und das Krankenhaus Neukölln. Der Tatort ist dort mit einem roten Kreuz markiert. Ein Stückchen weiter, stadteinwärts, liegt an der Rudorer Straße Ecke Möwenweg eine Grünfläche, die dem Bezirk Neukölln gehört. Und im Januar 2017 wurde in der BVV Neukölln beschlossen, dass diese Grünfläche der Initiative zur Verfügung gestellt wird, um dort ein Gedenkort zu errichten. Und dass die Gestaltung der Grünfläche als ein Ort der Erinnerung und als ein Ort der Begegnung auch durch die Initiative erfolgt. Für die Gestaltung arbeiten wir mit Landschaftsarchitekten zusammen. Die sind auch hier, Benjamin Jägel und Susanne Aupi. Sie haben für uns Entwürfe gemacht. Das ist der aktuelle Entwurf. Hier sieht man die Grünfläche von oben, eine Draufsicht. Man sieht, die grünen Punkte sind Bäume und Sträucher, die es dort schon gibt. Auch ein Weg an der Seite gibt es schon. Und neue zentrale Elemente des Gedenkortes sind einmal links eine Skulptur, sowie eine Wegeführung, die zur Skulptur führt von der Straße und Sitzgelegenheiten, um dort auch verweilen zu können. Hier sieht man die Sitzgelegenheiten, das sind große Sandsteinblöcke. Für die haben wir uns entschieden, nicht nur weil es jetzt ein schönes Naturmaterial ist, sondern auch weil sie besonders robust sind und weil sie feuerfest sind, sodass sie nicht beschädigt werden können und auch nicht weggetragen werden können. Zentrales Gestaltungselement für den Platz selbst ist eine Skulptur von der Kreuzberger Künstlerin Zeynep Tobi Walter, die ja auch anwesend ist. Und diese Skulptur nennt sie Algorithmus für Burak und ähnliche Fälle. Als eine abstrakte Form. Wir sehen hier jetzt ein Modell, wie ein Tonmodell, klein. Es soll aber eine Bronzeskulptur sein, ca. 2 Meter hoch, noch dazu auf einem Sockel. Und man sieht, das ist eine spiralförmige Figur, die oben so Finger hat, die sich in den Himmel drehen. Neben der Skulptur wird auch eine Gedenktafel mit einem Text der Familie an Burak erinnert, mit einem Text auf Deutsch und Türkisch. Wir arbeiten jetzt seit der Idee und dem Konzept schon fast 2 Jahre an diesem Gedenkort. Letztes Jahr zum Todestag haben wir das zum ersten Mal öffentlich bekannt gegeben auf der Gedenkdemonstration. Jetzt ein Jahr später sehen wir am 5. April 2017 der Grundsteinlegung entgegen. Dort wollen wir auch die Tafel einbauen. Der fertig gestaltete Gedenkort wird hingegen erst ein Jahr später, also 2018 im April, eingeweiht werden. Ja, zu beiden Terminen laden wir Sie natürlich herzlich ein. Genau, das war schon. Vielen Dank. Wir sind unabhängig bei der Gestaltung unseres Gedenkortes, deshalb finanzieren wir ihn auch selbst. Wer spenden möchte, sich weiter informieren möchte, kann auf unserer Webseite sich dann weiterfinden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Sie haben jetzt die Idee, wie das Ganze werden soll. Wir wollen aber jetzt eigentlich auch nochmal zum Hauptaspekt unserer Debatte kommen. Wir denken ohne Gewissheit und in diesem Zusammenhang ist es, glaube ich, wichtig, Frau Erichok, dass Sie uns nochmal Informationen geben über den Tathergang, über den Stand der Ermittlungen und beschreiben, wie die Situation aktuell ist. Gedenken ohne Gewissheit. Warum? Diese Frage steht im Raum. Gedenken ohne Gewissheit. Aber es gibt Gewissheiten, die wir haben. Ungewiss ist, es gibt keinen Mörder. Aber es gibt Gewissheiten, auf die wir uns berufen können, die darauf hinweisen, sehr deutlich, dass es ein rassistischer Mord gewesen ist, sein könnte. Also zumindest Hinweise genug und Anhaltspunkte genug gibt. Die aber nicht ausreichend und hinreichend verfolgt wurden. Gewiss ist auch, es gibt einen gesellschaftlichen Rassismus. Ich würde also um die Umstände jetzt mit dem Todesfall auch eingehen, aber ich denke, dass es jetzt auch einfach nochmal wichtiger ist, darauf einzugehen. Gewiss ist, es gibt gesellschaftlichen Rassismus, gewiss ist auch, es gibt institutionellen Rassismus, institutionalisiert in den Strukturen, was eben der Bezug und warum auch wir hier so zusammensitzen, die Kontinuität auch wiederzuspielen. Jens hat das ja auch beschrieben, also die Tat von Burak Bektaş, der Mord an Burak Bektaş ereignete sich in einem gewissen Kontext, er ereignete sich in einem zeitlichen Kontext, in Geschehnissen von anderen rassistischen Morden, rechten Morden, und die Kontinuität von rassistischen Morden haben wir auch mit Ibrahim Aslan, mit seiner Familie und seiner Geschichte. Und das, denke ich, ist heute erstmal wichtig, darauf einzugehen. Und nochmal auf den Begriff der, ich sag mal, aktuellen Situation in Bezug auf die Ermittlungen. Es gibt weiterhin Ermittlungen, über die wir nicht genügend wissen. Das ist, glaube ich, richtig. Und in diesem Zusammenhang finde ich es wichtig, dass wir uns auch nochmal an die Formen der rechtsradikalen Gewalt, der Morde im Zusammenhang mit der NSU erinnern, dass in vielen Fällen Angehörige und Personen schon sehr früh darauf hingewiesen haben, dass es sich um einen rechtsradikalen Hintergrund handeln könnte, dass man diesen Spuren aber nicht ausreichend nachgegangen ist. Und Sie heben jetzt hier die Vermutung, beziehungsweise Sie stellen die These auf, dass das auch in diesem Fall so ist. Trifft das zu? Also es gibt auf jeden Fall deutliche Hinweise darauf, dass es so ist. Also ich kann jetzt nicht irgendwie, also es gibt einfach Erfahrungswerte aufgrund von der Zusammenhänge, die aufgrund des NSU-Komplex aufgetaucht sind. Wie ermittelt wird und in welche Richtung ermittelt wird, ob rassistische Tatmotive berücksichtigt werden. Und es ist auch ein Fakt. Und das Sie haben den Eindruck, die werden nicht ausreichend berücksichtigt. Genau, genau. Also Fakt ist auch im Fall von Burak Bektaş, dass in Richtung rassistische Morde nicht ausreichend ermittelt wurden. Die Initiative, das haben wir jetzt von Frau Mayer auch dargelegt bekommen, möchte diesen Gedenkort einrichten. Wir haben dafür einen Fahrplan. Das Bezirksamt Neukölln hat einen entsprechenden Entschluss befasst. Und jetzt würde ich gerne Herrn Rehmer in die Diskussion mit reinbringen. Es hat ja sehr früh auch Gespräche stattgefunden, hat sehr früh Gespräche stattgefunden zwischen der Initiative, mit Ihnen als Stadtrat, mit dem Museum als Berater, mit Vertretern der BVV, die frühzeitig einen Weg finden wollten, um diesem Wunsch, diesem Anspruch der Angehörigen der Initiative gerecht werden zu können, einen solchen Gedenkort zu schaffen, auch wenn die Faktenlage noch nicht ausreichend ist, um tatsächlich sagen zu können, es ist erwiesen. Und trotzdem gab es diesen Beschluss, trotzdem gab es dieses Engagement für diesen Gedenkort. Warum, Herr Weber? Die erste Feststellung, die wir ohne Ermittlungsergebnisse oder sonstiges erstmal treffen können, ist, dass da ein grausames Verbrechen stattgefunden hat, wo jemand über die Straße gelaufen ist, eine Knarre gezogen hat und jungen Menschen umgebracht hat. So. Und mitten auf offener Straße jemand erschossen wurde. Das passiert glücklicherweise nicht tagtäglich. Nicht in Köln, nicht in Berlin, in einer Stadt. So. Und das ist erstmal schon der erste Schritt, der für mich persönlich ausreichend ist, einen Ort zu schaffen, um daran zu erinnern, dass sowas passiert. Normalerweise ist in der Situation da, wo der Gedenkort errichtet wird und wo Burak Bektaş ermordet wurde, sterben die Menschen ja auf der anderen Straßenseite. Auf der anderen Seite ist das Krankenhaus, da wird tagtäglich gestorben, da ist auch mein Bruder gestorben, aber nicht auf der anderen Straßenseite. Und allein der Ansatz, um an dieses Verbrechen zu erinnern, war für mich schon ausreichend, sich damit weiter zu beschäftigen und zu sagen, ja, diesen Ort möchte ich eigentlich nicht in Vergessenheit geraten. Gut, es gibt ein breites Bündnis mit den Angehörigen, mit der Initiative und es gibt immer wieder abgestimmte Schritte auch. Es gibt ein großes Engagement des Amtes hier für Landschafts- und Gartenbau, mit dem Absprachen bzw. Gespräche stattgefunden haben. Es gibt zwei Landschaftsarchitekten, die auch heute hier anwesend sind. Darf ich die mal kurz, die sollen mal kurz aufzeigen. Sie haben eben die Pläne vorgestellt bekommen und Sie haben das ja in die Tat umgesetzt, Sie haben das gezeichnet und Sie haben vor allem Kosten berechnet und all das, was jedes Amt hier als Bezirksamt benötigt, um sagen zu können, das kostet so und so viel und so viel Mittel sind dafür erforderlich. Ich möchte auch hinweisen, wird die Initiative sicher auch gleich noch machen, dass ja ein Spendenaufruf existiert für die Finanzierung. Aber vielleicht nochmal zu erwähnen, dass es hier ein breites Band Aktivitäten gibt von verschiedenen Akteuren, die sich um diesen Gedenkort eigentlich bemühen. Vielleicht können Sie dazu noch mal ein paar Hinweise geben, Frau Jelitschok. Die Zusammenarbeit jetzt der verschiedenen Akteure, vielleicht können Sie das noch mal schildern. Angehörigen, die Leute aktiv in der Initiative, Experten, die das aus freien Stücken machen, die Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt, vielleicht können Sie das noch mal zusammenfassen. Denn wir suchen ja nach dem, was Sie gehört haben, wie es nicht gut funktionieren kann, wie zum Beispiel in Mölln. Wir suchen ja nach Formen und Wegen aus der Vergangenheit zu lernen und um das anders und möglicherweise besser zu machen. Wir sind ja noch mittendrin in dem Prozess. Ja, also das war für uns und für, also für die Gründerinnen oder für uns ist es wichtig, dass wir eben eine Initiative sind, dass wir unabhängig sind, dass wir mit der Familie sehr eng zusammenarbeiten, alles mit der Familie eben gemeinsam abstimmen. Versuchen eben in Richtung, also Fragen zu stellen, Aufklärung und natürlich auch solidarisch und empathisch mit der Familie sein. Und es ist ja auch wichtig, dass wir auch viel zurückbekommen, also auch Familie. Also dass die Kooperation auch eine sehr gute Basis hat. Und wir als Initiative eben auch sehr wichtig finden, dass der Gedenkort und die Skulptur und das Gedenken selbst, das Erinnern, dass das eine Eigenständigkeit hat, dass das nicht vereinnahmt wird, also auch aufgrund von anderen Erfahrungen ausgehend. Und ja, und so gesehen finden wir das, wir haben ja auch einen sehr breiten Unterstützerkreis. Ja, und wir finden das auch toll, also dass das eben jetzt auch möglich sein wird. Und dafür danken wir auch, also das ist auch eine ja, tolle Sache. Herr Lehmann? Ja, ich habe die Antwort ja gerade ein bisschen knapp gehalten. Und vielleicht möchte ich doch nochmal ein bisschen weiter ausholen. Es ist ja nicht so, dass ich mich nur Freunde damit gemacht habe. Jetzt. Und Sie alle kennen die Argumentation, die Diskussion, die mit da mit einhergehen, den ich mich auch stelle, selbstbewusst stelle. Aber es ist natürlich klar für mich erstmal als offizielle Feststellung, all die auch Vermutungen, und solange wir kein Ermittlungsergebnis haben, kann auch ich von offizieller Stelle natürlich nicht von einem rassistischen Verbrechen sprechen. Das ist erstmal offiziell so in Fetzer. So. Nichtsdestotrotz, und deswegen war die andere Begründung mir auch wichtig, als offizielle Begründung das zu haben, aber als Begründung, um es gegenüber anderen politischen Kräften auch weiter Bestand halten zu können und durchzusetzen. Und das, was, glaube ich, uns auch gemeinsam sehr gut gelungen ist, ist, die Bezirksverordnetenversammlung hat ja letztendlich zweimal über diesen Ort beschlossen. Und zwar haben wir, oder ich ja nicht mehr, war nicht mehr Bezirksverordneter, aber letztes Jahr im Sommer im Vorwahlkampf ist einmal beschlossen worden, dass das Bezirksamt überhaupt die Möglichkeiten prüft, etwas dort umzusetzen. Und dann gab es im Januar den Beschluss, dass es gemacht wird. Also dieses zweistufige Verfahren. Und bei allen Diskussionen, die ich im Moment erlebe, glaube ich, dass wir da richtig gehandelt haben, das zu machen. Denn es war mir das größte Anliegen, diesen Gedenkort aus dem Wahlkampf vorzuhalten. Wir dürfen nicht vergessen, wir hatten Wahlkampf letztes Jahr im Herbst. Und ich wusste schon relativ genau, welche Diskussionen auch aufziehen werden, auch auf der ungeklärten Tätersituation. Und es wäre, glaube ich, eins der schädlichsten Situationen auch für den Ort selber gewesen und für die Initiative. Wenn es ein Wahlkampfgegenstand gewesen wäre und von konservativen Kräften, welcher Tieffärbung auch immer, einfach nur zerredet worden wäre. Und wir dort an dem Ort dann die Anwohnerschaft aufgewiegelt, Sie wissen ja, wie die ganzen Dynamiken laufen dann auch letztendlich. Und ich glaube, das wäre ein großer Bärendienst gewesen. deswegen war es schon richtig zu sagen, okay, wir machen die Beschlussprüfung im Hintergrund mit unseren Leuten zusammen, was können wir machen, wie geht das mit der Skulptur, können wir das ohne Wettbewerb machen, wer darf das entscheiden, darf ich das am Ende entscheiden, all die positiven Dinge, die man so machen darf, wie ist das mit dem Grünflächenamt, wie ist das formal mit dem Straßenbegleitgrün, wie kann man das überhaupt zur Verfügung stellen, dass wir die ganzen Sachen im Hintergrund abklären konnten, bevor wir den formalen Beschluss dann in der BVV getroffen haben. Natürlich freue ich mich selber, weil ich als Bezirksstadtrat das auch in der Kontinuität weiter begleiten darf und freue mich auch, dass trotz der Zusammensetzung der Ordnungsversammlung dann wirklich die übergroße Mehrheit diesen Beschluss mitgetragen hat. Das ist schon auch politisch relativ wichtig, dass dem so ist. Das ist auch deswegen relativ wichtig, weil ich bin selber auf dem Süden des Bezirks aufgewachsen, weiß relativ genau, welche und wie viele konservative Kräfte, um das mal jetzt freundlich umschrieben zu haben, dort auch überall wirken und unterwegs sind. Und ich darf auch in Erinnerung rufen, es ist ja nicht das erste Mal, dass im Bezirksamt Neukölln ein Bezirksstadtrat sitzt, der nicht aus dem klassischen Parteienspektrum entstammt, sondern Anfang der 90er Jahre war jemand von den Republikanern auch Bezirksstadtrat. Das macht einfach nur nochmal deutlich, dass, das ist angesprochen worden, dass es auch kein neueres Phänomen in Neukölln ist, sondern dass wir auch, und nicht nur im Süden, auch davor möchte ich warnen, ja, sondern dass wir im ganzen Bezirk auch überall starke rechte Kräfte haben, die immer noch mit unterwegs sind, stärker und weniger stark in Erscheinung treten. Und im Moment haben wir es ja wieder ganz aktuell mit der Brandanschlagserie. Das ist schon ein bisschen heftig, finde ich. Und das, was mir wichtig ist und warum ich das mit dem Ort auch wichtig finde. Erstens, weil ganz viele Menschen auf dem Süden da tagtäglich mit dem Auto vorbeifahren. Die sollen das jeden Tag sehen. Die sollen jeden Tag sehen, hier ist sowas passiert. Das finde ich immer wichtig. Das Zweite ist, und das ist dann auch der Punkt, warum ich gerne in die Zusammenarbeit mit der Initiative eingestiegen bin. Erstens, fundamentale Voraussetzung zur Zusammenarbeit mit der Familie ist da. Es ist nicht eine Initiative, die sich ohne die Familie gegründet hat, sondern Dinge haben wir ja auch, dass die Initiativen gerne was machen wollen, aber es ist, so wie Sie auch beschrieben haben, es ist gar nicht mit den Angehörigen angenommen und abgesprochen. Das war für mich das erste Wichtige. Und das zweite Wichtige, dass wir da nicht nur was hinstellen, sondern dass es dann auch weiter mit dem Konzept begleitet werden soll. Also ein Ort, wo man dann letztendlich auch das, was als Lernort umschrieben ist, wo man versuchen kann, Bildungsaspekte anzusetzen, Sensibilisierung mit anzusetzen. Und wo wir das mit dem Museum machen können, wo wir das über die Schulen machen können, das war mir der zweite wichtige Aspekt. Denn, und das müssen wir uns auch allen bewusst sein, das ist ja gerade schon etwas versteckter dargestellt worden in Bezug auf die Sandsteine, dieser Ort wird permanent bestimmten Situationen ausgesetzt sein. Und ich gehe relativ fest davon aus, dass wir häufiger dort mal sauber machen dürfen, Beschriftung entfernen dürfen, wieder aufräumen und sonstiges. Das wird leider wahrscheinlich so sein. Und ich bin auch gespannt, wie viel das ist. Und ich glaube auch, und damit mag ich jetzt mal wenden, ich glaube auch, dass das ein Teil von Erinnerungskultur dann sein kann, indem man immer wieder thematisiert, passt mal auf, es ist noch überhaupt nicht vorüber, solange wir die Situation haben, dass man nicht, und das ist ja ein Teil der freien Meinungsäußerung, hier daran erinnern kann, ohne dass jemand anders meint, er muss das beschädigen, solange wissen wir, dass wir alle noch gemeinsam was brauchen können. Also zum einen wollte ich sagen, dass ein rassistisches Motiv, also wir sagen, wir stellen die Frage, war es ein rassistischer Mord? Und es spricht so einiges dafür, dass es möglicherweise so gewesen sein könnte, allein die Frage zu stellen, ist mit Schwierigkeiten verbunden. Aber das muss man wirklich auch mal ernst nehmen. Sie haben auch geschrieben, gesagt, also, dass es mit Schwierigkeiten verbunden ist. Ja, es ist mit Schwierigkeiten verbunden, aber es ist auch eine Verpflichtung da. Eine Gesellschaft hat auch eine Verpflichtung. Und eine andere Community, also die migrantische Community, lebt auch in Ungewissheit. Also in Ungewissheit und Verunsicherung. Nicht nur die migrantische Community, also ich meine, es läuft einfach mörderfrei rum, also es ist ja ein Fakt, es ist auch gewiss. Und das muss man einfach auch ja, dafür auch den Rahmen geben, daran zu erinnern und sich damit auseinanderzusetzen. Und das wäre eben auch mit dem Gedenkort Burak Bektas eben auch eine sehr gute Ebene, eine Auseinandersetzung damit, eine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Rassismus, mit Themen des Rassismus zu finden, mit Kontinuitäten oder eben, war es ein rechter Mord, war es ein rassistischer Mord. Also diese Verharmlosung auch einfach von rechten Morden, ja, und Angriffen, denen auch wirklich öffentlich einen Raum zu geben, das ist an der Zeit. Herr Ausland, ich würde gerne auch was dazu sagen. Also, als es damals losging mit den sogenannten Dönermorden bei der NSU, hatten die Polizisten auch nichts in der Hand. Sie hatten nichts in der Hand, dass sie beweisen konnten, dass die Migranten sich untereinander umgebracht haben. Trotzdem hieß es Dönermord. Und wir als Gesellschaft haben zugeschaut und haben mit beschuldigt, diese Menschen, obwohl sie die Betroffenen waren und obwohl sie nicht an dieser Mord beteiligt waren. Und es sind so viele Menschen gestorben und 11 Jahre danach wurde erst erwiesen, dass es Nazis waren, dass es Deutsche waren, dass diese Menschen umgebracht haben. Warum dürfen wir nicht als Migranten dann, einfach wenn ein Migrant auf der Straße erschossen wird, davon ausgehen, dass das Rechtsradikale waren? Warum dürfen wir das nicht? Wir werden als Migranten immer von einem rassistischen Motiv ausgehen, wenn ein Migrant stirbt, bis uns das Gegenteil erwiesen wird. Und das kann schon mal 11 Jahre dauern, haben wir bei der NSU festgestellt. Und deswegen ist es schon gerecht zu sagen, ja, es war ein rassistischer Mord. Da sollen sie uns das Gegenteil beweisen.